Vielfach sind wir gefragt worden, gibt es eigentlich in Deutschland bereits eine Inflation? Die Antwort erhalten Sie in dem folgenden Zwiegespräch. Die Deutschen haben die Taschen voll Geld und können das viele Geld, das sie verdienen, dank ihrem Führer nicht ausgeben. Sie haben viele, viele Wünsche, aber die Wünsche sind unerfüllbar, denn die Läden sind leer. Sie würden ihr Papiergeld, dem sie nicht trauen, gern in Klavieren, Teppichen oder Bildern anlegen, aber wer solche unvorstellbaren Schätze aus Privatbesitz abzugeben hat, will kein Geld, sondern Kaffee, Tee, Schnaps, Anzugstoffe oder auch getragene Anzüge und Mäntel dagegen eintauschen. Nur um solche Kleinodien in die Hand zu bekommen, trennt man sich von den schönsten Erbstücken der Familie. Das Schwarze Korps ist über diese Auswüchse von Tauschhandel empört. Haben die Leute denn kein Vertrauen mehr in das deutsche Geld? Wissen Sie nicht, dass solche jüdischen Tricks für die Allgemeinheit eine tödliche Gefahr bedeuten? Nein. Es scheint vielmehr, dass die Nazis eine tödliche Gefahr darin sehen, wenn sie sehr zu ihrem Bedauern hitlerisches Papiergeld anhäufen müssen, anstatt es in Waren umsetzen zu können. Und es scheint ferner, dass die jüdischen Tricks erstens mit Juden nichts zu tun haben, die es in Deutschland bekanntlich nicht mehr gibt, und zweitens keine Tricks sind, sondern die natürliche Reaktion von Menschen, die in die Finanzpolitik ihrer Regierung kein Vertrauen mehr haben. Die Leute nehmen alles in Zahlung, nur kein Geld. Und sie würden das eigene Leben in Zahlung geben, wenn nicht das Einzige, was sie dagegen eintauschen könnten, der Tod wäre. Um zu zeigen, dass es so nicht weitergehen kann, gibt das Schwarze Korps ein paar Beispiele eines Tauschhandels, der an die wildesten Exzesse der Inflation nach dem vorigen Krieg erinnert. Da wird zum Beispiel von einem Fotografen in Dortmund erzählt, der einen Apparat zum Verkauf inserierte. Er bekam über 800 Antworten, darunter mehr als 100 Telegramme, viele davon mit bezahlter Rückantwort. Und in diesen mehr als 800 Angeboten wurden dem Fotografen so viele schöne Sachen offeriert, dass er sich nur schwer entscheiden konnte, wem er den Zuschlag erteilen sollte. Diejenigen, die Geld anboten, legten den Katalogpreis zugrunde und offerierten Zuschläge, die sich zwischen 100 und 1000 Mark bewegten. Aber diese naiven Menschen, die da glaubten, mit Geld etwas kaufen zu können, waren in der Minderzahl. Die meisten verstanden den Geist der Zeit und machten praktische Vorschläge. Französischer Champagner, französische Seife und französisches Parfum kehren mehrmals in den Angeboten wieder. Man muss wirklich aufrichtiges Mitleid mit dem armen Fotografen haben, dem von 800 Seiten ein solches Schlaraffenland angeboten wurde und der doch leider nur eine einzige Kamera zu vergeben hat. Ähnlich war die Qual der Wahl für den bedauernswerten Junggesellen, der die Möbel seines einen Zimmers zum Verkauf inserierte, weil er zum Heeresdienst eingezogen werden sollte. Ein Hotel lud den Inserenten zum Winterurlaub ein. Schönes Skigelände in lieblicher Umgebung mit Verpflegung wie im Frieden. Ein anderer, ein junger Soldat, der eben geheiratet hatte, sah im Geist die Freuden seines nächsten Urlaubs vor sich und bot dem Inserenten Herren- und Damenstoffe an. Aber was bedeuten solche zivilen Vorteile für jemanden, der sich eben auf die militärischen Freuden der russischen Front vorbereitet? Da sind schon die Angebote der kulinarischen Fachleute vorteilhafter. Ein Weinhändler, Herr Baginski, das Schwarze Korps teilt sogar die Adressen aller tauschlustigen Leute mit, wünscht mit entsprechenden Sendungen von Wein und Schnaps zu zahlen. Die Zahl derjenigen, die gegen Lieferung von Eingemachten und anderen leiblichen Freunden die Einzimmereinrichtung zu erben hoffen, ist Legion. Einer erklärt sich sogar bereit, doppelt so viel wie das Höchstangebot von anderer Seite zu zahlen. Damit ist die Frage, ob es eine Inflation in Deutschland gibt, eindeutig beantwortet. Es gibt massenhaft bedruckte Papierzettel, von denen die Nazi-Regierung behauptet, sie seien so viel wert, wie ihr Aufdruck lautet. Es gibt auch noch massenhaft gehorsame Bürger, die vorgeben, sie seien treue Nazis. Aber unter diesen Massen gibt es nur noch wenige, die kurzsichtig genug sind, um wahren Werte gegen Papiergeld aus der Hand zu geben. Wenn nun das Schwarze Korps mit tiefster Entrüstung erzählt, dass sogar einer inserierenden Hausangestellten als Gegenleistung für ihre Dienste doppeltes Friedensgehalt, ein Sonnenzimmer mit Bad, reichlich Eier und Butter und 8 Wochen bezahlter Sommerurlaub an der Ostsee angeboten wurden, dann lernen wir aus dem wütenden Kommentar des Nazi-Blattes, dass die Nazi-Regierung genau weiß, für wie wertlos ihr Papiergeld angesehen wird. Und da sind wir ausnahmsweise mal mit ihr der gleichen Ansicht. Kommentar überflüssig.